Fest und treu wie Daniel war, nach des Herrn Gebot. Sei der Kinder Gottes Schar in der größten Not. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein. Wagest treu vor aller Welt, Gottes Kind zu sein. Starke Männer voller Licht mögen nicht bestehen, wagen Gott zu ehren nicht, in den Tod zu gehen. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein. Wagest treu vor aller Welt, Gottes Kind zu sein. Doch wer stets wie Daniel dort fest am Herrn sich hält, kann im Glauben an sein Wort widerstehen der Welt. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein. Wagest treu vor aller Welt, Gottes Kind zu sein.